Also da bin ich selbst ein bisschen skeptisch, aber das ist vielleicht ein Vorurteil, was man in vielen, vielen Jahren, die ich hier arbeite, sich angewöhnt hat. Wenn Sie hören, was einfache Parteisekretäre sagen, beispielsweise jüngst eine Aussage von einem Mann auf einem gar nicht so hohen Posten, er sagte, kaum hatte ich den Posten angetreten, hatte ich auch schon 500.000 Rubel an Schmiergeldern zugesteckt bekommen von allen Seiten, damit ich möglichst nichts verändere. Das ist die eine Seite, wo ich sage, ein schrecklicher Sumpf, und wir kennen es aus dem Alltag, selbst der Milizionär an der Straßenkreuzung, der mich bei Rot überfahren lässt, der ist bestechlich. Das habe ich natürlich weidlich genug schon ausprobiert und ich muss das zu meiner Schande gestehen. Man wird ein bisschen in diesem Land unter den Einfluss dieser kleinen täglichen Korruption mitgezogen und es bedeutet schon einiges an moralischer Energie, sich als Sowjetbürger davon ganz frei zu halten. Moskau. Durch den Vertrag zur Verschrottung der atomaren Mittelstreckenwaffen wird der sowjetische Militärhaushalt um umgerechnet rund 890 Millionen Mark entlastet, berichtet das Parteiorgan Pravda. Drei Raketenfabriken in der UdSSR sollen auf zivile Produktion umgestellt werden. So sollen im Werk Wodkinsk künftig Werkzeuge, Waschmaschinen sowie Kinderwagen gebaut werden. Fulda. Grenztruppen der DDR verstärken zurzeit die Durchlasstore im DDR-Grenzzaun im Bereich von Hessen und Thüringen. Nach Angaben des Bundesgrenzschutzes ist die zusätzliche Sicherung mit Stahlseilen an Betonplatten vermutlich eine Reaktion auf die geglückten Fluchtfälle der vergangenen Monate. Sowjetische Historiker müssen umlernen, wenn sie aufmerksam die jüngste Ausgabe der Pravda lesen. Dort erfahren sie auf einer Zeitungsseite mehr über den Stalin-Rivalen Leo Trotzki, als alle Enzyklopädien und Geschichtsbücher der Sowjetunion bisher vermittelt haben. Die Sensation besteht schlicht in der Tatsache, dass man erstmals bemüht ist, einigermaßen objektiv die Rolle Trotzkis als dem zweiten Mann in der Partei von Lenin darzustellen, der im Kampf um die Macht gegen Stalin unterlegen ist. Dieser Beitrag, ein Buchauszug aus einer Stalin-Biografie des Militärhistorikers Wolkogonow, ist jedoch keine Rehabilitierung von Trotzki. Dessen ebenfalls diktatorischen Ansprüche schätzt der Autor nämlich genauso negativ ein wie die Rolle von Stalin. Zum großen Unglück für die Geschichte und das Volk, so schlussfolgert der Autor, beseitigte die alte Leningarde den einen, nämlich Trotzki, nach dem Tode Lenins. Den anderen aber, nämlich Stalin, ließ man auf der Kommandobrücke der Partei stehen. Man hätte jedoch beide entfernen sollen. Lenin, so heißt es in der Pravda, habe das organisatorische und propagandistische Talent von Trotzki hochgeschätzt. Doch die Empfehlung Lenins an die Partei, Trotzki als seinen Nachfolger zu ernennen, wird weiterhin verschwiegen. Der Autor meint sogar, dass niemand so viel dazu beigetragen habe, die Stellung Stalins an der Spitze der Partei zu stärken, wie Trotzki selbst durch seine ständigen Attacken. Gleichwohl sei Trotzki intellektuell weit höher stehend gewesen als Stalin. Der Autor dieses Artikels geht sogar in seiner positiven Wertung noch weiter, indem er schreibt, in den Jahren 1917 bis 1924, also der Autor dieses Artikels geht sogar in seiner positiven Wertung noch weiter, indem er schreibt, in den Jahren 1917 bis 1924, also bis zu Lenins Tod, war Trotzki kein Feind der Revolution und des Sozialismus. Er war ein Feind Stalins. Das schwierigste Kapitel ist der Tod Trotzkis in seinem mexikanischen Exil. Wohl erstmals wird von sowjetischer Seite offiziell Stalin in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ermordung seines Gegners gebracht. Ja, Stalin wünschte den Tod Trotzkis, heißt es wörtlich. Und Trotzkis Familie habe gewusst, dass sie verfolgt werde. Nach solchen Publikationen müssen nun die Geschichtsbücher der Revolution gewaltig umgeschrieben werden. Zu einer der größten Massenkundgebungen in der Geschichte der UdSSR ist es am Wochenende in der estnischen Hauptstadt Tallinn, dem früheren Reval, gekommen. 250 bis 300.000 Menschen trafen sich am Sonntag auf dem historischen Liederfeld. Das sind circa ein Drittel der estnischen Gesamtbevölkerung. Am Freitag und Samstag hatte das Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Estlands unter Vorsitz des im Juni erst gewählten neuen Parteisekretärs Jaljas weitreichende Reformbeschlüsse gefasst. Zum ersten Mal sprach ein Parteichef nur in der Landessprache und seine Rede wurde in voller Länge im Rundfunk und Fernsehen mit russischer Übersetzung übertragen. An der Sitzung nahmen auch Gäste aus sogenannten gesellschaftlichen Gruppen des Landes, auch Nicht-Parteimitglieder teil. Vjaljas plädierte für die Anerkennung der estnischen Sprache als Nationalsprache, gleichberechtigt neben Russisch, sowie für eine estnische Staatsbürgerschaft. Bisher haben alle Einwohner der Sowjetunion die sowjetische Staatsbürgerschaft und ihre jeweilige Nationalität. Der Parteichef sprach sich auch für einen radikalen Bruch mit dem Stalinismus aus und kündigte an, dass den Opfern sowohl moralische als auch materielle Wiedergutmachung zukommen müsse. Die rechtliche Basis der Massendeportationen von Esten in der Stalinzeit müsse vollkommen für ungültig und rechtswidrig erklärt werden. Am Sonntag hatte die sogenannte Nationale Front Estlands, eine parteiübergreifende estnische Nationalbewegung, zu einer Massenkundgebung auf dem historischen Liederfeld in Tallinn eingeladen. Auch der Parteichef war mit seiner Frau anwesend, allerdings, wie betont wurde, als Privatperson. Er ergriff nicht das Wort. In den Reden kam allerdings zum Ausdruck, dass die Bevölkerung mit den Beschlüssen des Zentralkomitees durchaus zufrieden ist. Von verschiedenen Rednern sowie auf Plakaten und Transparenten wurden allerdings weiterreichende politische Forderungen gestellt. Der Vorsitzende des estnischen Künstlerverbandes, Heinz Falk, sagte, in diesem Sommer hätten die Esten als Volk wieder zu sich gefunden und sich frei gefühlt. Allerdings fügte er warnend hinzu, zitiere, es gibt immer noch diejenigen, die mit Panzern und sogenannter internationalistischer Hilfe die Träume anderer Völker zerstören zu können glauben. Aber in diesem Sommer haben wir Esten uns frei gefühlt. Soweit das Zitat. Die Liebe zur Heimat, so der Redner, habe auch mit Gewalt nicht in den letzten Jahrzehnten zerstört werden können. Er appellierte vor allem an die Jugend, diese Liebe zu bewahren und zu pflegen. Auf Plakaten waren Losungen zu lesen wie diese. Die Wahl steht zwischen Lenin und Jesus, Lüge oder Wahrheit, Sklaverei oder Freiheit, Tod oder Leben. Auf anderen Plakaten war zu lesen, nieder mit den Kolonisatoren in Moskau, stoppt den Kommunismus. Die mehrstündige Kundgebung verlief absolut ruhig und diszipliniert. Auf dem gesamten Gelände war keine Polizei zu sehen. Die Nationale Front wird sich am 1. und 2. Oktober offiziell in Estland konstituieren. Der kommunistische Parteichef hatte sie in seiner Rede ebenso wie die Partei der Grünen, die sich im November konstituieren will, als positive politische nationale Kraft erwähnt. Er kündigte auch an, dass die Republik Estland größere ökonomische Autonomie innerhalb der UdSSR anstreben wolle. Bis 1990 solle die wirtschaftliche Selbstständigkeit auf der Basis der Selbstfinanzierung der Wirtschaft verwirklicht werden. Die Esten fordern offiziell rechtliche Garantien für eine veränderte Beziehung zwischen den Unionsrepubliken. Dabei wird auch über Freihandelszonen und eine eigene konvertible Währung nachgedacht. Ein Hauptproblem stellt die bisher von Moskau forcierte Immigration von Nicht-Esten dar. Schon heute sind die Esten in der Minderheit in ihrer Republik. Sie fordern deshalb besondere Maßnahmen, um vor allem den Zuzug von Russen einzuschränken. Das Plenum des Zentralkomitees wird sich bereits im November erneut mit den verschiedenen Vorschlägen befassen und dann auch zu dem rechtlichen Status der neuen politischen Bewegung Nationale Front Estland Stellung nehmen müssen. Auch in Polen ist eine Reform des kommunistischen Regimes im Gange. Sie zeigt sich nicht zuletzt darin, dass für die polnische Staats- und Parteiführung jetzt offenbar auch die verbotene Gewerkschaft Solidarität als Gesprächspartner akzeptiert wird. Das Treffen des Solidarność-Führers Walesa mit Innenminister Kiczak machte dafür den Weg frei. Unbehindert von der Staatsmacht konnten am Sonntag in Danzig die Führer der Solidarität und der Opposition zusammenkommen und erneut die Wiederzulassung der freien Gewerkschaft fordern. Diese wäre dann bereit, mit der Regierung bei den grundlegenden Reformen zusammenzuarbeiten, die, wie die Streiks der letzten Wochen zeigten, im polnischen Alltag stecken geblieben sind. Zur Wiederaufwertung der Solidarität ein Kommentar von Eduard Neumeier. Und das hat es seit 1981 nicht mehr gegeben. Die Führung der verbotenen Solidarność durfte sich am Wochenende unbehindert durch die polnische Polizei oder den Sicherheitsdienst in Danzig treffen. In jenem Danzig, das Polens zweite Hauptstadt geworden ist. Denn Danzig ist Wałęsas Stadt. Und Danzig ist seit dem Dezember 1970, aber erst recht seit den Streiks von August 1980, die Hauptstadt Polens. Damals wurde die Bewegung Solidarność geboren, die sich zwar als Gewerkschaft verstand, die aber nicht verhindern konnte, dass die Polen auf sie alle Hoffnungen und Erwartungen projizierten, die politischen, gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Kurzum, Solidarność war die legalisierte Opposition. Eine Bewegung, der zeitweilig 11 Millionen Mitglieder angehörten. Wie sich das Regime der Kommunisten dieser Gegenmacht entledigten, es ist die Ursache der polnischen Misere 7 Jahre danach immer noch. In dieser Zeit ist es nicht gelungen, diese Bewegung aus den Köpfen zu bringen. Ja, die Hartnäckigkeit, mit der sie Solidarność behauptete, hat am Ende sogar die kommunistische Führung bezwungen. Sie, die bis auf den Tag beteuert, es werde eine Wiederzulassung von Solidarność nicht geben, so sagte es Politbüro-Mitglied Rakowski dem Spiegel, so versichert Regierungssprecher Urban nahezu täglich, hat mittlerweile einen kleinen Finger reichen müssen und zugestanden, dass über Solidarność geredet werde am runden Tisch. In dieser Formulierung ist keine Zusage enthalten, diese Bewegung auch wieder zuzulassen. Im Gegenteil, ein bisschen tricky dachte die in politischer Bedrängnis befindliche Regierung, sie könne mit der Zusage von Gesprächen über die Solidarność mit einem Herrn namens Wałęsa die Streikwelle brechen, ihre Zusage zu Gesprächen einhalten und dennoch nicht dazu stehen müssen. Völlig logisch fürchtet die Führung, die neue Anerkennung von Solidarność werde die Reetablierung einer Opposition bedeuten und diese Neuanerkennung werde nicht mehr rückgängig zu machen sein. Insofern ist auch die Haltung zu verstehen, die die offiziellen Gewerkschaften zur Solidarność einnehmen. Eine zweite Gewerkschaft in den Betrieben sei nicht nötig und werde nicht möglich sein, hat diese amtliche Gewerkschaft bekräftigt. Und sie hat, als würde sie ihre Courage beweisen, in der vergangenen Woche sogar den Rücktritt der Regierung Messner verlangt. Ein beispielloses Vorgehen in der kommunistischen Welt, aber nicht ganz so mutig, wie es scheint, denn die Regierung Messner war zuvor von Parteichef Jaruzelski zum Abschuss freigegeben worden. Doch zu Recht fürchtet die Staatsgewerkschaft, in deren Reihen viele frühere Aktivisten der Solidarność rege sind, eine zweite Gewerkschaft in den Betrieben, heiße sie nun Solidarność oder anders, würde der ersten bald den Rang ablaufen. Die Wochenendversammlung der Solidarność in Danzig hat die Sorge des Regimes verständlich gemacht. Die Gewerkschaft wirkt einig. Sie vermeidet einen Streit, der freilich wieder aufbrechen könnte, wenn es gelänge, die Legalisierung als Gewerkschaft durchzusetzen und wenn es gar gelänge, was in Danzig gefordert wurde, einen politischen Pluralismus, einen Pluralismus ohne Adjektiv zu erreichen. Diese Geschlossenheit kommt für Warschaus Führung wohl überraschend. Dort hatte man darauf gesetzt, das Gespräch am runden Tisch mit Wałęsa werde Solidarność spalten. Stattdessen steht nun ein Wałęsa bereit, dessen maßvoller Kurs eindrucksvoll gedeckt ist. Durch die Solidarność-Führung und durch die Autorität der katholischen Kirche. Nun ist die Regierung in der Defensive. Ihr Konzept geht nicht auf, Wałęsas Glaubwürdigkeit zu zerstören und dadurch den Kopf der Hydra abzuschlagen, die Polens Kommunisten so gefährlich geworden ist. In der Nähe der weißrussischen Hauptstadt Minsk sind durch Zufall Gräber von Massenerschießungen entdeckt worden. Die Opfer wurden zwischen 1937 und 1941, also noch vor Kriegsbeginn, hingerichtet. Vermutlich im Auftrag des NKWD, dem staatlichen Sicherheitsdienst der Stalinzeit. Die weißrussische Literaturzeitung veröffentlichte als erste bereits im Sommer Hinweise auf den grausamen Fund. Die sowjetische Zentralpresse ging auf dieses Thema zunächst nicht ein. Während Archäologen der Weißrussischen Akademie der Wissenschaften erfolglos nach den Gräbern suchten, stießen zwei Schuljungen durch Zufall in Kuropate, einem bewaldeten Vorort von Minsk, auf Menschenknochen. Erste Ausgrabungen förderten Schädel mit Einschussstellen zutage, Kleider und Münzen aus der Zeit vor 1939. Obwohl in den Kriegsjahren ab 1941 die Deutschen ebenfalls in Weißrussland Massenhinrichtungen durchführten, scheint hier alles auf stalinistischen Terror zu deuten. Die Republik Weißrussland hat eine Kommission mit der Untersuchung beauftragt. Jetzt veröffentlichte die Regierungszeitung Izvestia erste Berichte von Anwohnern des Gebietes, die sie bislang aus Angst geschwiegen haben. Der Augenzeuge Karzewicz, Jahrgang 1919. Man begann 1937 in diesem Wald einen Zaun zu errichten, etwa 3 Meter hoch, ständig bewacht vom NKWD. Wenn ich dorthin kam, schaute ich durch ein Loch im Zaun. Und später sah er, Zitat, einen Graben, der etwa 5 Meter lang war, voll mit Leichen. Zeugin Borowka, Jahrgang 27. Sie erinnert sich an den Sommer 1938, als sie Walderdbeeren suchte und von 2 Wagen, einem PKW und einem LKW, überrascht wurde. Zitat, aus dem PKW stiegen Männer in zivilen, grauen Anzügen. Sie holten vom LKW die Menschen, deren Hände auf dem Rücken gebunden waren. Man begann sie zu erschießen. Die Menschen schrien, oh Gott, wofür passiert uns das? Der Zeuge Tostig, Jahrgang 1911, war bei der Ernte, als ein LKW in den Wald fuhr. Seine Aussage, sofort ertönten Schüsse und Menschenrufe. Der Wagen fuhr weg. Wir gingen hin, um uns das anzuschauen. Durch den Zaun sahen wir, dass der Graben mit frischem Sand überschüttet war, der sich noch bewegte. Nach den Berichten der Bevölkerung wurde 1937 3-mal am Tag exekutiert. Anschließend fanden die Erschießungen ab Nachmittag statt und dauerten die ganze Nacht über. So, dass, Zitat eines Befragten, wir 5 Jahre lang nachts wegen der Schießerei nicht schlafen konnten. Welche Menschen hier genau zu Tode gekommen sind, lässt sich noch nicht sagen. Nach den Ausgrabungen werden jetzt kriminologische und gerichtsmedizinische Untersuchungen weiterhelfen. Die Archivunterlagen aus jener Zeit sind dagegen größtenteils während der nachfolgenden Besatzungszeit der Deutschen zerstört worden. Die ersten Pershing 2 Raketen, die nach dem INF-Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion vernichtet werden müssen, haben den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein verlassen. Die Raketen sollen in den Vereinigten Staaten verschrottet werden. Der INF-Vertrag regelt die Vernichtung von Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Der große russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der seit 1976 im amerikanischen Exil zu leben gezwungen ist, weil er 1974 aus der Sowjetunion ausgewiesen wurde und die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt bekam, könnte ein zweites Mal rehabilitiert werden. Zum ersten Mal war das im Jahr 1957 der Fall. Damals, unter Khrushchev, war der gelernte Mathematiklehrer nach 8 Jahren Straf- und Sonderlage zum ersten Mal rehabilitiert worden. Er bekam die Erlaubnis, seinen erschütternden Lagerbericht »Ein Leben, ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch« zu veröffentlichen, der das Leiden der Verbannten in den sowjetischen Straflagern schilderte. Diesem Thema widmete er sich auch mit dem Riesenwerk »Der Archipel Gulag«, das zu seiner Ausbürgerung führte. Jetzt, in Gorbatschows Ära der Perestroika und Glasnost, wird erneut die Rehabilitierung des großen russischen Schriftstellers gefordert. Das berichtet Johannes Grotzki aus Moskau. Sein Schriftstellerkollege Wjatscheslaw Kondratjew forderte in einer Stellungnahme in der wöchentlich erscheinenden Bücherumschau, Russland und wir alle brauchen Solzhenitsyn, nicht nur als Schriftsteller von gewaltigem Talent, sondern auch als Persönlichkeit. Nicht nur als Schriftsteller von gewaltigem Talent, sondern auch als Persönlichkeit. Es gibt zurzeit in Russland keinen Schriftsteller von diesem Niveau. In einer anderen Zuschrift urteilt ein gewisser B. Feinermann, wenn schon jemand des Antisowjetismus beschuldigt werden muss, dann nicht Solzhenitsyn, sondern jene, die den weltbekannten Landsmann mit Schmutz übergossen haben. Ein Literaturkritiker bezeichnet in dieser veröffentlichten Diskussion die Aberkennung von Solzhenitsyns Staatsbürgerschaft als eine gesetzwidrige und verfassungsfeindliche Tat. Die Dichterin Larissa Vassiljevna sieht die Bedeutung von Solzhenitsyn nicht an dessen Staatsbürgerschaft oder seine Mitgliedschaft im Schriftstellerverband gebunden. Vielmehr fordert sie wörtlich, ihm offiziell in der Heimat den guten Namen wiederzugeben. Das braucht vor allem unsere Gesellschaft, und zwar für die Läuterung des Gewissens und für die Gesundung des Literaturprozesses. Da uns das europäische Hemd so viel näher ist als der pazifische Rock, registrieren es eigentlich nur die Fachleute, wenn doch die Mode wechselt. So hat sich beispielsweise Australien mehr oder weniger stillschweigend rüstungstechnisch aus einer globalen Strategie ausgeklinkt und neue, nicht weniger bösartige Waffen beschafft, die es für die Verteidigung eines Inselkontinents für angemessener hält. Die Angst vor den Kommunisten ist weit geringer als die vor dem Moment, da die übervölkerten indonesischen Inseln über genügend technisches Material und Know-how verfügen, um den menschenleeren südlichen Nachbarn zu überfluten. Michail Gorbatschow hat heute nicht nur einen Vorschlag gemacht, wie die Ost-West-Konfrontation in Fernost zwischen den Stellvertretern Vietnam und den Philippinen heruntergerüstet werden könnte, sondern auch angeboten, Krasnojarsk zu einem internationalen Zentrum der friedlichen Weltraumforschung zu gestalten. Johannes Grotzki aus Moskau. Mit einem umfangreichen Paket an Vorschlägen versucht Parteichef Gorbatschow, die Asienpolitik der Sowjetunion weiter zu aktivieren. Schon vor 2 Jahren hatte der sowjetische Generalsekretär, damals in Wladiwostok, die Idee einer asiatischen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit aufgegriffen. Nun schlägt er als konkretes Datum dafür den Zeitraum bis spätestens 1990 vor. Als Vorleistung will die Sowjetunion zunächst ihren Bestand an Atomwaffen in dieser Region nicht mehr erweitern. Überdies ist Moskau bereit, den sowjetischen Militärstützpunkt Kamran in Vietnam zu räumen, wenn die USA im Gegenzug auf ihre Militärbasen auf den Philippinen verzichten. Bis zu endgültigen Verhandlungen schlägt Gorbatschow vor, den bisherigen Umfang aller Flottenverbände im asiatisch-pazifischen Raum einzufrieren und in Gesprächen der Anrainerstaaten nach Möglichkeiten für eine Begrenzung und späteren Abbau der Luft- und Seestreitkräfte zu suchen. Konsultationen schlägt Moskau im Rahmen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates vor, womit außer der Sowjetunion noch die USA und China gemeint sind. In einem umstrittenen Punkt zeigt Moskau Entgegenkommen. Die Radaranlage von Krasnojarsk, aus amerikanischer Sicht ein Verstoß gegen den ABM-Vertrag, kann in ein internationales Weltraumbeobachtungszentrum umgewandelt werden. Allerdings bekräftigt Gorbatschow mit diesem Vorschlag gleichzeitig seine Kritik an amerikanischen Radarstationen in Grönland und in Großbritannien, die, umgekehrt nach sowjetischer Ansicht, gegen den ABM-Vertrag über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen verstoßen. Als politischen Ausgangspunkt dieser neuen Asien-Initiative formuliert Gorbatschow ein Interessengleichgewicht der Großmächte. Wörtlich meint er: Es gibt keine sichtbaren Konflikte zwischen dem sowjetischen und dem amerikanischen Staat in diesem Bereich. Und ferner gesteht er zu, wörtlich, die Sowjetunion kann die bestehenden Realitäten anerkennen. Damit gelten von sowjetischer Seite keine regionalen Vorbehalte mehr. Moskau ist überdies bereit, bei einer Lösung des Kambodscha-Problems aktiv mitzuhelfen. Damit ist klar, was sich schon seit geraumer Zeit andeutet. Gorbatschow favorisiert ein Ende der vietnamesischen Besatzung von Kambodscha, für die Moskau bislang finanzielle und militärische Hilfe bereitgestellt hat. Zielpunkt der ersten großen Asien-Initiative vor 2 Jahren war die Volksrepublik China. Damals kündigte Gorbatschow auch den Abzug der sowjetischen Truppen in Afghanistan an. Nach den Fortschritten in diesem von China stets kritisierten Bereich wirbt Gorbatschow nun um ein Gipfeltreffen mit den Chinesen. Das Waffenabbaugeschäft bleibt schwierig, wie sich derzeit fast dramatisch auf der Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen in Genf zeigt. Sie ist, wenn nicht alles täuscht, in die Sackgasse geraten, Rainer Burchardt berichtet. Nun hat auch der Vorsitzende der Genfer C-Waffenkommission in der UNO-Abrüstungskonferenz, der polnische Botschafter Bogomil Suczka, auch offiziell eingeräumt, was in Genf schon seit einigen Tagen die Spatzen von den Dächern pfeifen. Eine Konvention über die weltweite Ächtung chemischer Waffen wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Bei der Vorlage des Schlussberichts der Kommission sagte Suczka heute, es gebe noch eine Fülle ungeklärter Probleme, vor allem bei der Verifikation, die erst noch überwunden werden müssten. Man werde jedoch unverdrossen weitermachen und sich Ende November, Anfang Dezember im Rahmen der 40-Staaten-Konferenz zu einer ersten und im Januar zu einer zweiten Interimssitzung treffen. Im Februar soll dann im Plenum weitergemacht werden. Die USA haben die Abrüstungsvorschläge des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow für den asiatisch-pazifischen Raum abgelehnt. Der Vorschlag, die Radaranlage von Krasnojarsk zu einem internationalen Forschungszentrum zu machen, sei nicht neu, erklärte Präsidentensprecher Fitzwater. Die USA fordern nach Fitzwaters Angaben, dass die Radarstation zerstört wird, da sie gegen den ABM-Vertrag verstoße. Gorbatschows Initiative, den sowjetischen Militärstützpunkt Khamran in Vietnam aufzugeben, bezeichnete der Präsidentensprecher als im Ansatz nicht sinnvoll. Warschau. In der polnischen Hauptstadt begann eine neue Gesprächsrunde zwischen Arbeiterführer Walesa und Innenminister Kiszczak. Anwesend sind außerdem mindestens 21 weitere Vertreter von Regierung, Opposition und katholischer Kirche. Die Verhandlungen dienen der Vorbereitung des sogenannten Gesprächs am runden Tisch. Die Amerikaner haben daran ja, wie wir eben in den Nachrichten hören konnten, keinen Geschmack gefunden. Aber vielleicht verdient auch mehr Aufmerksamkeit Gorbatschows Rede und damit Rückkehr auf die politische Bühne seines Landes nach dem Sommer in eigener Sache. Eindringliche Warnung nämlich vor Rückschritt und Stagnation. Stehen die Zeichen in der Sowjetunion auf Sturm, wird es dem Reformpolitiker im Kreml allmählich bange, vor allem angesichts der wirtschaftlichen Nichtentwicklung im Land. Nach dem Herbst der Winter und was dann? Aus der sowjetischen Hauptstadt Hans-Peter Riese. Michail Gorbatschow hat nach seinem Sommerurlaub die politische Bühne wieder betreten und ist sofort in die Provinz nach Sibirien gefahren, um dort mit den Menschen an der Basis zu sprechen. Dabei kam vor den laufenden Fernsehkameras heraus, was sich auch in offiziellen Umfrageergebnissen immer deutlicher spiegelt. Die Skepsis über die Reformpolitik in der Bevölkerung wächst. Im vergangenen Jahr hatten noch 86,4% die Perestroika als sehr wichtig und objektiv notwendig bezeichnet. Ein Jahr später sank der Prozentsatz bereits dramatisch auf 80,6%. Diese Zweifel bekam der Parteichef in Krasnojarsk bei jedem Gespräch zu spüren und man konnte in diesen Tagen am Fernsehen beobachten, wie Gorbatschow fast verzweifelt versuchte, die Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, gerade jetzt durchzuhalten. Alle Anzeichen zu Beginn dieses Herbstes deuten auf eine schwere, vielleicht entscheidende Bewährungsprobe für die Reformpolitik hin. Die wirtschaftlichen Daten für die UdSSR haben sich dramatisch verschlechtert. Der Übergang von einer extensiven zur intensiven Wirtschaftsform ist nicht gelungen. Die Wachstumsraten stagnieren, die Ernte droht in manchen Landesteilen katastrophal zu werden. Die Devisenkassen des Landes sind praktisch leer, die Rohstoffpreise nach wie vor niedrig und der Export außer von Rohstoffen ist nicht der Rede wert. Es gibt Fachleute, die der Bevölkerung der Sowjetunion den härtesten Winter seit Kriegsende voraussagen, mit Lebensmittelknappheit und gravierenden Versorgungsmängeln auf allen Gebieten. Darüber hinaus stagniert auch die dynamische Außenpolitik des Kreml-Chefs. Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten blockieren jeden Fortschritt bei der Abrüstung. Der westeuropäische Einigungsprozess macht nur mühsame Fortschritte. Die Zeit der spektakulären Gipfelereignisse und Vertragsabschlüsse scheint zunächst vorbei. In dieser Situation hat Gorbatschow in Krasnojarsk nicht nur eine Art Durchhalterede gehalten, er hat auch neue außenpolitische Vorschläge gemacht und noch einmal seine Entschlossenheit bekundet, von den Reformen keine Abstriche machen zu wollen. Immer deutlicher und offener verknüpft Gorbatschow diese Politik mit seiner Person. Immer klarer aber sieht die Bevölkerung auch, wie sehr der gesamte Prozess nur von einem Mann an der Spitze abhängig ist. In Krasnojarsk hat Gorbatschow erneut eine groß angelegte politische Offensive gestartet. Dabei klingen seine Formulierungen immer dramatischer. Es gehe um das Schicksal des Sozialismus, sagte der Parteichef, ohne allerdings zu verschweigen, dass sich die Bürger zunehmend leeren Regalen gegenübersehen und regelrecht Angst vor dem Winter haben. Gorbatschow hat in seiner Rede das Dilemma angesprochen. 2 bis 3 Jahre haben die Reformer gebraucht, um sich zurechtzufinden und die Lage zu analysieren. Sie mussten ihre Politik ständig korrigieren. Und doch war konkret für die Bevölkerung eine Verbesserung nicht erfahrbar. Die Schere zwischen Perestroika-Propaganda und der tristen Realität wird immer offener. Aber Gorbatschow kann nur dann hoffen, voranzukommen, wenn er die Unterstützung, das heißt das aktive Engagement der Bevölkerung...